Heute ist ja der Heilige Abend, wie man so auch sagt, ein ganz wichtiger Tag. Denn heute ist der Tag, an dem wir daran denken, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist. Ich bin heute so ein bisschen groggy, da ist eine Stirnhöhlenvereiterung oder was weiß ich. Und wenn ich zwischendurch mal huste, dann nehmt mir das nicht für übel. Ich bin schließlich auch schon 65 Jahre alt. Danke, jung. Ja, gut. Ja, das ist wichtig. Ja, kommt immer darauf an, wen man gerade im Blickfeld hat. Jetzt bist du jung, freu dich. Darum komme ich auch immer so gern hierher. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Alle Jahre wieder. Nun ist es da, das Weihnachtsfest. Einen ganzen Monat haben wir uns mehr oder weniger darauf vorbereitet, die Adventszeit, sagt man dazu. Und dann am Ende geht doch alles viel zu schnell. Am Anfang, da sagt man noch, ach ja, das sind noch 24, 23, 22 Tage und so weiter. Das läuft noch normal, aber dann kommt der Punkt, da geht das rucki zucki und wenn man aufwacht, oh, heute ist ja schon Heiligabend. Noch vor wenigen Tagen habe ich hier über den ersten Advent gepredigt. Und jetzt steht er schon da, der Weihnachtsbaum. Das ist eigentlich der erste bewusste Weihnachtsbaum, den ich in diesem Jahr sehe. Also in den Kaufhäusern oder so, in den Städten, da schaut man nicht so dahin. Der Heilige Abend. Das ist wohl der problematischste Abend im ganzen Jahr. Für junge Familien oder Menschen, egal in welchem Lebensalter, die sich vielleicht gerade verliebt haben und nun zum ersten Mal Weihnachten feiern, da werden es Glücksstunden sein. Aber wenn man dann älter wird, dann verändert sich zwar nicht das Weihnachtsfest, aber unsere Haltung dazu. Es kann verschiedene Gründe haben. Da ist irgendwann mal die Liebe verschwunden. Da ist sogar der Mensch auch nicht mehr da, mit dem wir unser Leben teilen wollten. Die Kinder sind flügge geworden, aus dem Haus gegangen und leben irgendwo, rufen vielleicht noch an, aber singen nicht hier im Gottesdienst, wie wir das gerade so schon gehört haben. Sie feiern ihr eigenes Weihnachtsfest und ich habe gehört, das ist ja so Sitte, dass man abends um 10, 11 Uhr nicht mehr in die Christmette geht, sondern die jungen Leute, die nicht gläubig sind, die gehen sich dann einen trinken. Dann ist das richtig los. Da machen Krankheiten und natürlich auch das Alter das Weihnachtsfest fast zur Last. Bis dass man denn am Ende alleine dasteht. Und deshalb gibt es auch unzählige Gründe, die früheren Weihnachten als schöne Erinnerungen an diesem Tag in uns hochkommen zu lassen. Und davon kann sich keiner freisprechen. Und es ist gut so. Und das mache ich auch. Das mache ich auch. Und dann, wenn man älter und älter wird, auch die Jungen, die werden ja nun auch mal älter, dann wird man sehr oft einsamer. Und dann, wenn man eines Tages den letzten oder besser gesagt vorletzten Umzug macht, nämlich in ein Alten- und Pflegeheim, dann sind sie besonders da, die Erinnerungen an die Jugend, an die Vergangenheit, an die alten Weihnachtsfeste im Kreise der Familien, vielleicht hunderte oder tausende Kilometer von hier entfernt. Und heute, vielleicht gibt es nur noch Pflichtbesuche der Kinder oder Verwandten am Heiligen Abend. Das tut weh, sehr weh. Wenn ich es noch mal könnte, ich würde alles hinschmeißen und hunderte von Kilometern fahren, um meine Mutter am Heiligen Abend besuchen zu können. Ich selber habe nur noch einen Bruder, der wohnt in Köln, und zwei Cousinen. Ist es dann ein Wunder, wenn man sich wünscht, noch einmal im Kreis der Lieben feiern zu können, das Weihnachtsfest? Und dann bekommen die Erinnerungen Augen, Nasen und Ohren. Dann hört man das Glöckchen, was zur Bescherung ruft. Dann sieht man den geschmückten Baum und kann sich sogar noch darüber freuen, wenn die Spitze nicht ganz gerade ist. Dann riecht man Kerzenduft und das leckere Weihnachtsgebäck. Dann ist man da, wo man hergekommen ist. Und wer will einem das verbieten an einem solchen Tag, dem 24. Dezember? Weihnachten, da können wir uns nicht ausklinken, da können wir unsere Erinnerungen nicht abschalten. Da sind wir mittendrin, das Fest trifft uns ganz tief im Herz. Mit dem Fest ist aber unzertrennbar der verbunden, dessen Geburtstag wir heute wieder einmal feiern. Es ist der immer mehr verdrängt wird aus dem Weihnachtsgeschehen. Das ist ja verrückt. Wenn man die Leute fragt, wofür feiert ihr Weihnachten, dann kommt bestimmt nicht, ja, weil Jesus geboren ist, der uns errettet hat. Dann kommt Santa Claus, dann kommt der Weihnachtsmann mit Schlitten, ho, ho, ho, macht er dann. Dann kommen sicherlich auch noch einige Engel, die sich immer sehr gut machen. Das war's dann aber auch schon. Für viele Zeitgenossen bleibt die Krippe nicht nur leer, sondern sie kommt auch gar nicht mehr vor. Weihnachten ist zum Familienfest verkommen. Das Essen oder mehr oder weniger sinnlose Geschenke stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Es reicht doch auch, wenn man sich mal wieder sieht. Doch die Wirklichkeit sah und sieht heute zum Glück anders aus. Und deshalb habe ich euch heute eine etwas unbekannte Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Dabei sind nicht die heiligen drei Könige, da ist auch der Ochse und der Esel nicht dabei und auch nicht Josef und Maria. Ja, werdet ihr sagen, das passt doch nicht. Und wenn ich euch sage, die Hirten sind auch nicht dabei, dann kann man leicht die Meinung haben, das ist doch keine Weihnachtsgeschichte. Aber einer ist dabei, liebe Leute, einer ist dabei und das reicht. Das andere können wir getrost vergessen. Einer ist dabei, das Geburtstagskind, Jesus Christus. Und jetzt kommt meine Weihnachtsgeschichte. Sie steht nicht bei Matthäus, auch nicht bei Lukas, bei Johannes, auch nicht bei Markus, sondern bei Titus, aber im Neuen Testament. Titus 3. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, erschienen war, hat er uns nicht aufgrund von Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung Kraft des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen, gemäß der Hoffnung Erben des ewigen Lebens würden. Damit haben wir ja wohl nicht gerechnet. Und als ich mich für heute vorbereitete, da musste ich auch erst mal schlucken, aber ich konnte mich von diesem Bibeltext nicht mehr losreißen. Es ist ja ein guter Brauch, wenn man sich am Weihnachtsfest so einen Tannenbaum ins Zimmer stellt, der dann festlich geschmückt eine schöne Atmosphäre bereitet. Und wenn dann noch die Kerzen angesteckt werden, hier ja aus Brandgefahr künstliche Kerzen, dann kann es dem Hartgesottensten auch schon mal die Tränen in die Augen treiben, wenn er an früher denkt. Doch wer weiß denn überhaupt noch, warum wir uns so einen Baum in die Zimmer stellen? echt oder unecht, groß oder klein. Dieser Weihnachtsbaum, der soll uns erinnern an den Baum des Lebens. Und wo ist dieser Baum des Lebens gepflanzt worden? Natürlich im Paradies, im Garten Gottes stand er mittendrin. Mit diesem begann unser menschliches Leben. Wir kommen doch alle vom Paradies her. Dort war Arbeit keine Mühe. Menschen waren froh durch und an der Nähe Gottes. Wenn wir hier runtergekommen sind, dann haben wir auch den Schmuck gesehen, den Weihnachtsschmuck hier im Haus. Zweige und Kerzen. Der Schmuck im Haus gehört zum Weihnachtsbesteck hinzu. In euren Zimmern habt ihr sicherlich auch hier und da ein Gesteck oder ein Hinweis, dass Weihnachten ist. Ob es nun ein Baum ist oder irgendetwas Grünes. Es will uns erinnern an den Baum des Lebens. Wir haben ja alle schon so oft Weihnachten erlebt. Vielleicht ist heute der eine oder andere hier, der dieses Fest zum ersten Mal hier in diesem Raum, in diesem Altenheim verlebt. Dann ist sie besonders da, die Wehmut, weil die eigene Selbstständigkeit so weit weggerückt ist und auch nicht mehr wiederkommt. Aber da ist auch Dankbarkeit. Ich darf Weihnachten wieder neu erleben, auch in einer anderen Atmosphäre, mit dem Baum des Lebens, mit dem Wort des Lebens. Wir haben etwas gehört, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das geht mir runter wie Öl, sagt man ja so schön. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das war damals und das ist auch heute immer noch der ausschlaggebende Grund, Weihnachten zu feiern. Das gibt keinen anderen Grund. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Die ist erschienen. Da ist nicht nur dumm von geredet worden. Sie ist erschienen. Sie ist Mensch geworden. Gott ist in Jesus heruntergekommen. Heruntergekommen in unsere Welt, im doppelten Sinn. Er ist von oben nach unten heruntergekommen und er ist auch so heruntergekommen. Der Gott in aller Herrlichkeit im Himmel heruntergekommen als kleines Kind, was sich in die Windeln macht. Und dann ist er später hingerichtet worden. So heruntergekommen ist er, dass er hingerichtet wurde. Aber um uns gleichzeitig wieder aufzurichten. Und das ist allein Grund des Weihnachtsfestes. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die zählt eben nicht Leistung. Gott hat uns doch nicht aufgrund unserer mehr oder weniger frommen Leistung errettet, sondern ausschließlich aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit ist für alle gleich. Für alle gleich und der eine kriegt nicht mehr Barmherzigkeit und der andere kriegt nicht weniger Barmherzigkeit. Nur bei den Menschen ist es so, die einen nehmen die Barmherzigkeit an und die anderen nehmen vielleicht nur ein bisschen an, aber eine halbe Barmherzigkeit wirkt sich letztendlich aus als ganze Unbarmherzigkeit. Und das ist gut so, dass wir durch die Barmherzigkeit errettet werden. Da kann kein Mensch sagen, seht, was habe ich für gute Leistungen gemacht. Ich habe mir das schließlich verdient. Ich bin besser als die anderen. Durch die Barmherzigkeit wird Weihnachten erst zu Weihnachten. Alles andere ist Geschäftemacherei und Familienbetrieb. Sicherlich schönes Gefühl, was da verbreitet wird. Aber das ist nicht Weihnachten. Das kann man auch mitten im Jahr machen. Wir erfahren etwas von Weihnachten, wenn wir diesem Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir diesem Stall, in dem die Barmherzigkeit ja liegt, uns nähern. Und dann erfahren wir durch dieses kleine Jesuskind erstmal die Größe der Barmherzigkeit Gottes. sowas können wir, und das ist gut so, sowas können wir nicht verstehen, weil es so völlig unlogisch ist. Ja, was machen wir denn, wenn wir das nicht verstehen können? Dann können wir die Bibel zumachen und sagen, das ist alles Quatsch oder das sind nur Märchen für kleine Kinder oder für alte Leute. Nee, damit wir es verstehen können, hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist, der funkt dann zu unserem kleinen Geist. Die Bibel sagt, er gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir dazugehören. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil die Barmherzigkeit Gottes da ist. Und das Interessante an diesem Heiligen Geist ist, er stülpt sich über die Hand, wie wenn man einen Handschuh anzieht. Dann passt alles, dann gucken die Finger nicht mehr raus, dann ist man gewärmt und man kann auch dann weiterarbeiten oder weiter spazieren gehen. Der Heilige Geist erwärmt uns, nicht nur zum Weihnachtsfest. Er gibt Kraft gegen unseren eigenen Verstand zu glauben, weil der sagt, ist doch alles Quatsch. Ist doch nur ein Gefühl und am 26. ist alles vorbei oder am 27. Er gibt Kraft gegen den eigenen Verstand zu glauben und an dem festzuhalten, was die Engel gesagt haben. Damals und heute. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute Heiland geboren. Fürchtet euch nicht. Dieser Satz gilt heute am Heiligen Abend 2013 genauso wie damals auch und er wird auch immer gelten. Und nicht nur am Heiligen Abend, jeden Tag immer wieder neu. Das heißt, unsere Sorgen können wir an der Krippe ablegen. Wir haben keine großen Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, haben wir gar nicht. Aber wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Schuld. Und wir haben ja auch alle hoffentlich unsere Sorgen und Gedanken und Nöte mitgebracht hier in den Gottesdienst. Was wird aus mir werden? Wie lange werde ich noch leben? Was hat das überhaupt für einen Wert? Wird kaum mehr besucht? Vor solchen Gedanken und Befürchtungen ist keiner geschützt. Manchmal erinnern uns diese Gedanken an die viele Arbeit, die wir schon im Leben als alte Menschen erledigt haben. Wir brauchen nicht mehr zu arbeiten, sie bringt uns auch nichts mehr. Aber dennoch ist sie da, die Barmherzigkeit Gottes. Es zählt nun keine Arbeit mehr. Es zählt nun keine Leistung mehr. Was haben wir denn? Mühsal und Gebrechlichkeit. Vor solchen klagenden Gedanken ist niemand sicher. Und dann meinen wir, wir sind verloren und verlassen, weil die Gesundheit nicht mehr da ist und die Kräfte auch weg sind. Aber heute ist Heiliger Abend. Heute ist Weihnachten. Das ist der Tag, an dem wir feiern können, dürfen, sollen, müssen und uns auch bewusst werden müssen, wenn wir Jesus nachfolgen und seine Barmherzigkeit angenommen haben, dann sind wir errettet und erlöst, auch wenn wir nicht mehr ganz klar denken können, auch wenn wir im Rolli sitzen, auch wenn uns das Leben jeden Tag etwas schwerer fällt. Wir sind erlöst und wir können froh und dankbar sein, dass wir diesen Glauben haben. Das ist die Weihnachtsbotschaft heute. Euch ist heute im Haus Rama der Heiland, der Retter, der Erlöser geboren. So steht es in der Bibel. Weihnachten, genauer das Christfest, dieses Fest des Schmückens und des Schenkens, der Geduld und der Wehmut und der Freude, sagt uns, Gott meint es gut mit uns und Gott macht es gut mit uns, egal was passiert. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, in unserem armen Leben, das wir so oft verachten, hast du dich ganz gegeben und hast es wert gemacht. Gott hat unser Leben wert gemacht. Mir geht es manchmal so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich da in den Spiegel reinschaue, wenn ich mich so ansehe, ja, was ist denn noch los mit mir? oder auch wenn ich andere Leute ansehe. So sollen wir nicht über uns denken und auch nicht über andere Menschen. Wie oft habe ich im vergangenen Jahr über mein Leben gejammert, geklagt, über meine Unzulänglichkeiten. Doch genau ein solches menschliches Leben hat sich unser Gott einverleibt. Er hat doch für Essen und Trinken gesorgt, für eine Schlafstatt, für ein Dach über dem Kopf, für was anzuziehen, für das Essen, für die vielen kleinen Freundlichkeiten, die wir jeden Tag bekommen hier und über die wir eigentlich kaum noch nachdenken, weil sie so selbstverständlich sind. Er hat nicht gefragt nach dem, was einer verdient hat oder was er gemacht hat, ob er nun groß rausgekommen ist im Leben oder immer nur ein kleiner Mann war. In solche Lebensverhältnisse ist Gott hineingeschlüpft. Solche Lebensverhältnisse hat er mit sich und seiner Liebe durchdrungen und hat uns deswegen die Hoffnung gegeben, dass ein solches Leben auch im Rollstuhl nicht wertlos und auch nicht verloren ist. Es ist kostbar und wertvoll wider allen Augenscheins. Im Dritten Reich, da hat man die Menschen, die nicht mehr so in Ordnung waren, auch mit schweren Fehlern geboren wurden, umgebracht. Bei Gott ist das eine ganz große Sünde. Wir sind kostbar und wertvoll. Das Tun Gottes gibt uns die Gewissheit und Hoffnung, dass wir wichtig sind und dass wir gebraucht sind. Wir nehmen teil am Leben, dass Gott recht ist, dass Gott liebt und dass Gott gefällt. Und dieses Leben wird er nicht verkommen lassen in Vergänglichkeit. Und selbst wenn dieses Fest 2013 das letzte Weihnachtsfest sein sollte, was wir feiern, es wird immer wieder erneuert durch seine Liebe, durch seine Barmherzigkeit. Und eines Tages werden wir das auch tatsächlich erleben, wenn wir ihn sehen, wenn wir eintreten dürfen in das, was wir jetzt schon haben, das ewige Leben. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, erschienen war, hat er uns nicht aufgrund von Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung Kraft des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen, gemäß der Hoffnung Erben des ewigen Lebens würden. Das ist Weihnachten heute, für euch und für mich.